Liebe Creamspeak-Hörer, diese Woche muss Creamspeak leider ausfallen. Maschu ist sehr krank. Er hat sich eine schlimme Grippe zugezogen. Eine sehr, sehr schlimme Männergrippe. Wir können daher leider nicht aufnehmen. Also, ich könnte dadurch schon, aber er nicht. Denn Maschu ist wärmevoller, ist schon wieder zu kalt. Wir hoffen, dass ihr uns verzeihen könnt. Diese Woche müsst ihr euch leider irgendwie anders beschäftigen. Vielleicht geht ihr einfach mal in Hamilton und beschimpft den Cast ein bisschen und ruft nachher beim Präsidenten an, damit der sich bei euch entschuldigt. Also der Cast, nicht der Präsident. Oder ihr stellt euch einfach mal zur Wahl zum Bundespräsidenten. Irgendwie sowas. Euch fällt schon was ein. Maschu ist krank. In diesem Sinne, wir haben euch ganz doll lieb. Und bis nächste Woche. Max und Maschu. Von Creamspeak.